O, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt er euch eine Unterscheidungsnorm. Tilgt euch eure bösen Taten und vergibt euch. Und Allah besitzt große Huld.